2.3 von Krankheiten und Hexenspeichel. Ich konnte nicht glauben, was ich da tat. Ich sammelte den gesamten Schleim meines Körpers, zog ihn in meinen Mund, versuchte mich nicht zu übergeben, tüdelte ihn zusammen, visierte den Baumstamm an, zwirbelte meine Zunge zu einem perfekt geprallten Lauf zusammen, wurde von einem fiesen Frettchen abgelenkt, das mich ungläubig von seinem Ast aus beobachtete und spuckte. Pfft, zischte der Hexenspeichel aus meinem Mund und verfehlte den Baumstamm nur knapp. Es musste sich um einen unglücklichen Zufall gehandelt haben, dass just in diesem Moment ein mir vollkommen unbekanntes Frettchen vom Schnodder getroffen von einem der Äste geschossen wurde. Das kleine Tier rappelte sich schleimüberzogen auf, richtete sein kleines Fäustchen gegen mich und protestierte lautstark. Ich drehte mich um, aber hinter mir war niemand. Sieglinde lobte. Das war schon sehr gut, aber dein Hexenspeichel muss noch viel gefährlicher werden. Und auch an deinem Ziel müssen wir noch arbeiten. Nun lass deine astrale Macht durch deinen Körper wirbeln, damit die Krankheit wieder abklingt und du dir nicht selbst Schaden zufügst. Zu spät. Diese Bilder werden für immer in meinem Kopf wüten. Während ich beobachtete, wie sich das Frettchen von meinem Schnodder reinigte und noch immer aufgebracht in meine Richtung skandierte, heilte ich mich durch die astrale Macht und fühlte mich plötzlich wieder kerngesund. Nun das Ganze von vorne, forderte Sieglinde. Doch dieses Mal beendest du den Zauber direkt mit der Heilung. Ich seufzte, zog mir eine gehörige Portion juckender Röteln zu, sammelte den Virus in meinem Mund, tüdelte ihn zusammen, bis er zu giftigem Schleim wurde, visierte mein Ziel an, prallte, pfte und traf. Mein Präzisionsschuss drang einige Zentimeter in den Baum ein und ätzte sich weiter durch das Holz. Sieglinde lobte. Großartig! Du solltest nun täglich das Atmen trainieren. Eigentlich atme ich schon seit langem, regelmäßig und gerne. Ich möchte fast sagen, dass es so etwas wie ein Hobby von mir geworden ist. Ich habe gehört, dass es lebensverlängernd wirken soll. Du musst besonders tief atmen, um so dein Lungenvolumen zu erhöhen. Bald wirst du bis zu 40 Meter weit spucken können. Mich interessiert noch nicht einmal, was sich direkt vor meiner Nase befindet. Warum soll ich jemanden in 40 Meter Entfernung anspucken? Das könnte der ein oder andere Hosche als unhöflich empfinden. Sieglinde zischte genervt. Halt die Klappe und tu, was ich dir sage. In den nächsten Stunden freundete ich mich mit diversen Krankheiten an, schwitzte, hustete und spie, trainierte meine inneren Muskeln, die für Schnoddersammlung zuständig waren, tüdelte und prallte, bis ich einen Knoten in der Zunge hatte, lispelte so vorübergehend pfte und verbesserte meine Zielgenauigkeit. Schließlich lehnte ich mich erschöpft gegen einen vollkommen zugeschlemmten Baum, während mich ein frisch gewaschenes Frettchen von einer Nachbarbirke aus mit bösen Blicken bedachte und sich ein neues Heim schuf. Ich entknotete meine Zunge und meinte mit überraschend nicht mehr ganz so nerviger Stimmlage: Ich kann nicht mehr. Langsam wurde mir bewusst, warum Hexen immer so komisch sprachen. Meine Kehle kratzt, meine Lungen brennen, ich schwitze wie ein Wasserfall und mein Herz rast. Ich brauche unbedingt eine Tasse Erdbeertee, ein weiches Bett und ganz viel Ruhe, bis meine Schleimhäute abgeschwollen sind und sich mein Körper beruhigt hat. Die vielen Erkrankungen mussten meine Stimmbänder vorübergehend wenigstens etwas tiefer eingestellt haben, doch das war auch das einzig Gute. Die Schicksal ignorierte meine logische Argumentation. Nun hast du deinen ersten Angriffszauber gelernt. Jetzt ist es an der Zeit, dein Können unter Beweis zu stellen. Ein Abenteuer wartet auf dich. Sofort bekam Sieglinde wieder einen fragenden Gesichtsausdruck und wartete, während ich meine Hände abwehrend hob. Ich benötige wirklich ein wenig Ruhe und meinen Schönheitsschlaf. Ich fühle mich aufgedunsen und meine Brüste... Ich stockte für einen Moment, räusperte mich und fragte schließlich mit tiefer, selbstsicherer Stimme: Was kann ich für dich tun, holde Schickse? Ich möchte, dass du für mich 6 Spinnen tötest. Ich zuckte mit meinen Schultern, blickte auf den Boden, suchte kurz, trampelte wild auf der Erde herum und verkündete: Das waren mindestens 7. Kann ich mich nun endlich ausruhen? Ich bin wirklich krank, meine Haut ist schon ganz schlaff und meine Nase... Ungefähr 1000 Schritt von Mahausen entfernt, tief im Moor, befindet sich die Höhle der Resignationsspinnen. Da irrst du dich leider. Ich komme von dort und die Höhle ist wesentlich weiter entfernt. Die Biester haben plötzlich aufgehört zu resignieren, kommen immer weiter aus ihrer Höhle heraus und nähern sich unserem Dorf. Wann ist das denn passiert? Irgendwann während der Nacht. Ich möchte, dass du 8 Spinnen mit dem Hexenspeichel tötest und anschließend wieder zu mir zurückkehrst. Halte deine Krankheiten aktiv, solange du dich im Fernkampf befindest, und schieß nicht daneben. Und was mache ich, wenn die Spinnen nicht auf Fernkampf stehen und mich direkt angreifen? Dann lauf so schnell ich deine Beinchen tragen, liebe Babsi. Wenn du erfolgreich zu mir zurückkehrst, so wartet eine hübsche Belohnung auf dich. Was ist es denn? Etwas Tolles. Ein neues Kleid, ein Ring, ein Diadem oder gar Diamanten. Meine Hexenlehrerin überreichte mir einen Leibbrot und einen Wasserbeutel. Solltest du verletzt werden oder deine Kräfte schwinden, so iss etwas von diesem Spinatbrot und trink ein wenig vom Astralwasser. Und schon wird es dir wieder besser gehen. Ich drehte den steinharten Brotleib zwischen meinen Fingern und meinte: Ich habe nichts gegen Alternativmedizin, aber dieses Brot eignet sich eher zum Bau eines kreativen Abwehrballs als zum Heilen von Krankheiten und Verletzungen. Außerdem hasse ich Spinat. Hast du nicht eine wohlriechende Heilsalbe, damit meine Haut schön weich wird? Etwas mit Eukalyptus oder... Ich räusperte mich männlich und stapfte mit meinem löchrigen Kleid und meinen Regenwürmer zwischen meinen Zehen von dannen.